die göttliche komödie von dante die hölle vierter gesang mir brach den tiefen schlummer in dem haupte ein schwerer donner so daß ich mich schüttelt gleich einem welcher mit gewalt geweckt wird und wandte rings das ausgeruhte auge und richtete mich auf und schaute starrend den ort zu unterscheiden wo ich wäre und in der that fand ich mich an dem rande der schmerzensreichen niederung des abgrunds endlosen jammers donnertön umschließend so düster war sie und so tief und neblig daß ob zum grund ich heftete die blicke ich nichts zu unterscheiden drin vermochte jetzt steigen zu der düstern welt wir nieder begann zu mir ganz totenbleich der dichter ich selber geh voraus du wirst mir folgen und ich der seiner farbe inne worden sprach wie komm ich hinab wenn du erschauderst der du mich sonst ermutigt wenn ich zage und er zu mir es malt die angst der seelen dort unten wohl mir des erbarmens züge aufs angesicht wo furcht du glaubst zu lesen wohlan denn fort uns treibt des weges länge so schritt er vorwärts und ließ ein mich treten zum ersten kreise der den abgrund gürtet hier dem gemäß was ich erlauschen konnte gab es kein jammern sondern nur wie seufzer davon die ew'gen lüft erzittern mußten und dies kam her von leiden ohne marter so scharen groß und zahlreich hier erlitten von kindern und von weibern und von männern zu mir der gute meister du erfragst nicht wer diese geister sind die du erblickest jetzt sollst du wissen eh du weiter gehst daß sie nicht sünder waren und doch genügte nicht ihr verdienst weil sie der tauf entbehren was ja ein satz des glaubens den du glaubest und da sie vor dem christentume lebten ward gott von ihnen würdig nicht verehret und so bin ich von diesen selber einer durch diesen mangel nicht durch andres böse sind wir verloren und so weit nur leidend daß ohne hoffnung wir in sehnen leben gewaltger schmerz ergriff mich als ich's hörte weil männer ich von hohem wert erkannte in dieser vorhöll ungewiß verharrend sag an gebieter sag mir an mein meister begann ich weil ich sicher wollte werden des glaubens der besieget jeden irrtum kam einer je durch eignes oder fremdes verdienst heraus der selig dann geworden und er der mein verhülltes wort verstanden antwortete ich war in diesem zustand ein neuling noch als ich mit siegeszeichen gekrönet einen mächtigen sah kommen. Hinweg führt er des ersten vaters schatten und seines sohnes abel, noe auch, den patriarchen abraham, könig david, und mäusen, der gesetz gab und gehorcht, und jakob mit dem vater, den erzeugten, und rahel, für die er so lang gedient, und viele noch macht er mit jenen selig. Auch sollst du wissen, daß vor den genannten errettet wurde keines menschen seele. Nicht ließen, weil er sprach, wir ab vom Gehen, sondern den Wald durchschritten, immerhin wir. Den Wald mein ich der dicht gedrängten Geister. Nicht waren wir im Weg noch weit gekommen vom Gipfel ab, als ich erblickt ein Feuer, halb kugelförmges Dunkel, überstrahlend. Noch waren wir entfernt davon ein wenig, doch nah genug, teilweise wohl zu sehen, daß ehrenwertes Volk den Ort besäße. Der jede Kunst du ehrst und jedes Wissen, wer sind sie, die so große Ehre haben, daß sie getrennt sind von der andern Weise? Und er zu mir. Die ehrende Erwähnung, die droben tönt, in deiner Welt von ihnen, schafft Gnad im Himmel, die sie so begünstigt. Und mittlerweile hört ich eine Stimme. Erzeiget Ehre dem erhabnen Sänger, er kehrt zurück, sein Schatten, der verschwunden. Als nun die Stimme aufgehört und still ward, sah ich vier hohe Schatten auf uns kommen, nicht heitern und nicht trüben Angesichtes. Der gute Meister nun begann zu sagen: Schau jenen mit dem Schwerte in der Hand an, der vor den dreien hergeht wie ein Herrscher. Das ist Homer, der oberste der Dichter. Horaz naht, der Satiriker, als zweiter. Der dritte ist Ovid, Lukan der letzte. Drum, weil den Namen alle mit mir teilen, den jüngst die Stimme einzeln ausgerufen, erweisen sie mir Ehr und tuen wohl dran. So sah ich sammeln sich die schöne Schule des Fürsten, der erhabnen Sangesweise, der ob den andern wie ein Adler schwebet. Nachdem sie eine Weile sich besprochen, wandten zu mir sie sich mit Grußes Zeichen, und ob der Ehre lächelte mein Meister. Und noch zuteil ward mir viel größere Ehre, da sie in ihre Schar mich aufgenommen, als Sechsten bei so hoher Geistesnähe. So gingen vorwärts wir bis zu dem Lichte, von Dingen sprechend, drob zu schweigen schön ist, so wie das Sprechen war dort, wo's geschehen. Wir kamen jetzt zu einem stolzen Schlosse, das, siebenfach umkreist mit hohen Mauern, von einem klaren Bach rings war verteidigt. Den überschritten wir wie festen Boden. Eintrat durch sieben Tor ich mit den Weisen zu einem Plan von frischem Grün gelangend. Hier waren Leute stillen, ernsten blickes in ihren zügen hohe würde tragend. Sie sprachen wenig und mit sanfter Stimme. Wir zogen so nun aus der Ecken einer zu einem offnen, hohen und lichten Orte, von wo man alle überschauen konnte. Dort gegenüber auf dem grünen Schmelze wurden gezeigt mir die erhabnen Geister, die ich gesehn zu haben, still mich rühme. Elektren sah ich, und in ihrem großen Gefolg erkannt ich Hektor und Äneas, Cäsar im Waffenschmuck mit Falkenaugen, ich sah Camilla, sah Penthesilea zur andern Seit und sah Latin, den König, hier mit Lavinia, seiner Tochter, sitzend. Ich sah den Brutus, der Tarquin verjagte, Lucretien, Julien, Martien und Cornelien, auch Saladin, allein auf einer Seite. Nachdem ich mehr die Augen nun erhoben, sah ich den Meister jener, die durch Wissen berühmt im Kreis der Philosophen sitzen, ihm die Bewundrung, die Verehrung aller. Dort sah ich ferner Sokrates und Plato, die vor den andern ihm am nächsten stehen. Demokrit, der die Welt dem Zufall zuschreibt, Empedokles, Diogenes und Thales, Anaxagoras, Heraklit und Zeno. Ich sah der Qualitäten wackren Sammler, den Dioskorides, auch Orpheus, Tullius, Linus und Seneca, den Moralisten, Euklid, den Geometer, Ptolemäus, Hippokrates, Gallienus, Avicenna, Averroes, den großen Kommentator. Ich kann sie alle hier nicht wiederholen, weil mich des Stoffes Fülle so bedränget, dass hinter dem Geschehnen oft das Wort bleibt. Die Schar der Sechse mindert sich auf Zweie, und aus der Stille führt mein weiser Leiter durch andern Weg mich in der Lüfte zittern zu einer Stätte, wo kein Schimmer hindringt. Ende von vierter Gesang.